Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Der österreichische Schriftsteller Felix Mitterer feiert am 6. Februar seinen 75. Geburtstag. Das Hörspiel, das wir Ihnen heute präsentieren, haben wir zuletzt vor 10 Jahren ausgestrahlt. Zu Mitterers letztem halbrunden Geburtstag. Damals klangen wir so. Begonnen hat die phänomenale Präsenz des Tiroler Heimatdichters und Volksautors Mitterer 1976 mit einem allerdings exemplarischen Stück, einem Hörspiel, das er dann zu einem Bühnenstück umarbeitete und das sich auch auf dem Theater bis zum heutigen Tag behauptet. Natürlich nicht zuletzt deshalb, weil die darin enthaltene Anklage noch immer nicht gegenstandslos geworden ist. Kein Platz für Idioten. So Roland Knie, der Moderator jener Sendung vor 10 Jahren. Der Tiroler Heimatdichter und Volksautor, wie er sich selbst nannte, Felix Mitterer, war 1948 in Achenkirch in Tirol zur Welt gekommen. Als Adoptivkind aufgewachsen, hatte eine Ausbildung zum Lehrer begonnen und abgebrochen, ehe er im Innsbrucker Zollamt arbeitete. Als Zollamtsbediensteter schrieb er 1976 sein erwähntes erstes Hörspiel. Später dann Drehbücher wie Die Piefke-Saga und Bühnenstücke wie Kein schöner Land. So schön das Land auch sein mag, es war kein Platz für Idioten in jener Welt, die Felix Mitterer vor bald 48 Jahren beschrieb. Ein junger Mann mit geistiger Behinderung in einer dörflichen Gemeinde irgendwo in Österreich, zum Beispiel in Tirol. Es bleibt natürlich jeder Hörerin und jedem Hörer selbst überlassen, auf die Frage, was sich in derlei Angelegenheiten über die Jahrzehnte verändert haben mag, Antworten zu suchen. Roland Knie an diesem Sendeplatz vor 10 Jahren. Inzwischen ist manches zu diesem Thema geschehen, ist etliches auch getan, das meiste aber auf bewährte Weise schön geredet worden. Der Idiot wird dank öffentlicher Sprachregelung nicht mehr Idiot, der Krüppel nicht mehr Krüppel genannt, aber weiterhin so behandelt. Denn es steht ja ein ideologisches Muster, ein versimpeltes Denkmodell dahinter. Wir sind die Norm und daher normal. Wer nicht ist wie wir, ist, naja, abnormal und stört jedenfalls die Norm. So jemand erinnert uns an etwas, woran wir nicht erinnert werden wollen. Ob so ein so jemand, allenfalls nämlich wenn wir wollten, ein durchaus normales Leben haben könnte, das interessiert uns im Allgemeinen nicht. Österreich 1 hat dem Tiroler Schriftsteller zahlreiche Hörspiele zu verdanken. Stücke, in denen er auf eingängige Weise hochpolitisch ist. In denen er Figuren sprechen lässt, die vom Humanismus ihres Schöpfers erzählen und vom ungebrochen rauen Gegenwind, der eine selbstbewusste Bewegung der Menschlichkeit notwendiger macht denn je. Schon vor 10 Jahren war das so. Und die Luft nach oben wird nicht weniger, sondern immer dicker. In der Hörspielinszenierung des Landesstudios Tirol 1976 hat Mitterer zu all dem gleichsam ein persönliches Bekenntnis abgelegt. Er spielt selber den Jungen, der beim Alten, dem arbeitslosen Dorfschmied, zu einer eigenen Normalität finden darf. Studio Tirol. Kein Platz für Idioten. Ein Hörspiel von Felix Mitterer. Das ist ja das Beste. Und jetzt vielleicht noch ein kleines Herzl. Ah, Traudl, bring mir noch ein Bier. Ja, wo ist der mit meinem Gulasch? Ne? Müsst ihr erst das aufstechen oder was? Ja, gleich. Wenn ihr das wunderbar habt. Ich habe auch nur 2 Hände. Du, neue Karten, Herr Traudl. Die sind ja schon ganz schmierig. Die bicken ja so zusammen. Mit dir kannst du nichts machen mehr. So, da habt ihr ein Kapier. Wer hat denn den Schweinsbraten bestellt? Ich, da, Herr Bitsch. Ach so, ja. So, da. Mahlzeit. Ein Stück wird auch noch brauchen. Die Herrschaften wünschen. Ja, also 2 Wiener Schnitzel bitte mit Pommes frites. Ja. Und zu trinken? Ja, was möchtest du denn, Herr Friede? Ein kleines helles trinke ich. Ja, mir auch. Also 2 Schnitzel, Pommes frites, 2 Bier. Bitte schön, die Herrschaft. Grüß Gott, mein Name. Ah, Na, Platzl Hans, ja, grüß dich. Auch wieder einmal unterwegs mit deinem Schützling, hä? Ja, wieder einmal unterwegs, ja, weil Sonntag ist. Ja, sowieso. Lasst euch nur was zukommen. Dann legt nur einmal. So ist es, ja. Ja, komm, Mandl, zieh dein Mantel aus. So. Ja, setzen wir uns da um ins Eck, zum Fenster. Nachher, was kriegst du nächstes Mal? Ja, ich krieg ein Bier und ein Schnäpsel und für einen Buben bringst du ein paar Würstchen, ja, gell? Ja. Und ein Krach. Ja, gut, gut. Gleich bring ich's, gell? Ein Viertel Roten noch dran. Ja, gleich, gleich, Kind. So einen sollte man ja gar nicht einlassen ins Wirtshaus. Jetzt, so ein Depp, der wo alles ausspeibt, gell? Ich sag mal, speibt er alles an. Das andere Mal kriegt er einen Unfall und kugelt einen Ball umeinander. Das ist schon wieder. Da so einer darf er doch für rechts wegen. Gar nicht ins Wirtshaus ein. Aber geh, jetzt lassen doch. Das ist eh noch einmal vorgekommen, dass er da einen Anfall gekriegt hat. Und das mit dem Speiben ist auch schon 2 Jahre her. Der Herrin hat schon öfter einen gespielt, nicht? Aber genau. Auf lauter Rausch. Ja. Das ist eh ein armer Bub. Er kann doch nichts dafür. Ich sage ja nicht, dass er was dafür kann. Ja, ihm nachher. Aber so geht man nicht ins Wirtshaus. Ja. Der gehört ins Narrenhaus. Der ist doch total deppert. Na, schau doch mal. So, da habt ihr keinen Wein. Schau doch mal. Ein Gulasch. Ja, echte Zeit wird's. So, für die Herrschaften 2 Schnitzel. Die aufsteht raus, wie ein sterbendes Kalb. Trennst du da? Ein Kopf reißt ja hin und her. Gescheiter geben. Also einen Anblick kann man ja keinen normalen Menschen zumuten. Wir zahlen auch noch. Wo geht's sein? Schaut ihr die 2 Fremden da hinten? Die schauen sich alleweil um mich. So, jetzt kriegst du ihre Zeit. Hey, danke schön, Traudl. 2 Biertraudl kriegen wir noch. 2 Bier noch, ja, gleich. So, Mandl, pass auf, gell, die Würstel sein heiß. Durchchen essen, ja. Nicht mit dem Senf umeinander patzen, gell? Schmeckt gut, gell? Schau, wie das reinpampft, der Giftzwerg. Als ob er schon 3 Wochen nichts mehr gekriegt hat. Jetzt lass ihn doch pampfen, oder bist du ihm neidig? Ja, ich bin ihm nicht neidig, ja, ich hab ja nur. Na, so, schau dir das an, der frisst wie ein Fisch. Ach, Schande ist das. Ja, lass ihn doch, Himmel, Herrgott, noch mal rein. Ich schau halt nicht hin, wenn's dich stört. Es geht ja nicht um mich. Um wen denn? Um die Fremden. Na, dass das eine Reklame ist für uns. Da muss man sich doch schämen. Geh wegen den 3, 4 Fremden, was da herin sind, dass ich nicht lache. Das ist doch denen wurscht, oder? Was soll's heißen? Ja, das ist denen nicht wurscht, wenn so ein trinzender Heidepp da um einen ansitzt. So, hat's geschmeckt. Gut gewesen, gell? Na ja, brav hast du zusammengegessen. Lass dir nur der Weil mit dem Kracherl, gell, Mandl? Oh, gern geh ich ja nimmer einer da. Wegen die Fremden. Verstehst du? Die Einheimischen, ja, die kennen uns ja. Die denken sich nichts mehr dabei. Ein Liter roten Traubel. Aber die Fremden, ja, ja, die schauen uns an, als wäre 7. Weltwunder. Dabei seien wir überhaupt kein Weltwunder. Was, Mandl? Ja, macht ja nichts draus. Sie meinen sie nicht persische Augen halt nicht. Aber da darfst du nichts draus machen. Wo ist das? Da musst du dich ganz anders benehmen, denke ich. Grüß Gott. Bürgermeister. Habt ihr alles, was braucht? Oh, der Herr Wirt und Bürgermeister lässt sich auch wieder mal anschauen. Das ist schon her. Habt ihr noch Platz für mich? Ja, sowieso. Setz dich her, da. Ich muss eh mit dir reden. Also, geht Adel. Bring mal einen Cognac. Komm gleich, Chef. Nachher, Bürgermeister, wie schaut's denn aus? Alles fertig. Gestern haben wir die Probefahrt gemacht. Und? Geht's gut? Ja. So, da hast du deinen Cognac, Chef. Gut geht's, sehr gut. Nächsten Sonntag ist die offizielle Einweihung. Also Zeit ist eh wohl, dass wir einen ordentlichen Lift gekriegt haben. Ohne Lift keine Gäste. Richtig. Ja. Oh, wenn's nach mir gegangen wäre, dann hätten wir den Lift schon lang. Ja, Prost, Prost, Prost, Prost, Prost, Prost. Aber jetzt wisst ihr es ja eh. Zuerst hat der Sonnleitner gespreizt, dass wir die Lifttrassen über seinen Grund bauen. Und dann hat der Grimbacher protestiert, weil es durch seinen Wald gehen hätte sollen und er um seine Bahn gehört. Ja, weil er sonst keine hat. Ja. Und zuletzt hat uns die Lawinenschutzkommission dazwischen. Die Lawinensperren, die haben uns ein Vermögen gekostet. Bis wir das mit reinbringen, das dauert ein Jahr. Hoffentlich lässt der Fremdenverkehr nicht aus. Nein, nein, wenn wir investieren, nachher wird das schon kommen. Ja, sonst kommen wir in die Schulden. Ja, freilich. Nicht und kommen nicht mehr raus. Ah, da brauchst du keine Angst haben. Hey, in eineinhalb Stunden sind die Bahn bei uns drin. Ist ja keine Entfernung. Ja, dann wirst du sehen, jedes Wochenende werden sie daherkommen. Ja. In Scharen. Hoffen wir das Beste. In Scharen, ja, ja. Platz haben. Oh, im Frühjahr werde ich das Lokal umbauen. Ah, das schon? Nein, es ist einfach zu klein, nicht? Im Keller unten will ich eine Kegelbahn einbauen und eine Diskothek. Eine da. Diskothek? Ja, mit bunten Lichtern und moderne Musik. Ja, und, so, ne? Und hier oben, da wäre ein Heimatabend veranstaltet. Ja. Mit Schurchblättler und so. Nicht? Ja, das ist eine gute Idee. Da geht es mit unserem Dorf ein bisschen aufwärts. Nicht? Ja, warum sollen denn eben nur die anderen ein Gold nehmen? Ja, genau. Eine Skischule wäre ich auch aufmachen. Ach so, du hast schon jemanden? Ja, hab ich. Der sechsten Peter vom Fachbauhaus. Nicht der sechste? Ja, der sechste. Der will sich selbstständig machen. Er kommt mit seinen Skischulleitern immer raus. Ah, der sechste Peter. Ja, das ist ja auch staatlich geprüft. Ja. Der kriegt gleich die Bewilligung. Ja, das dafür ist gut. Sorgen, ja, der sechste gefällt mir. Der bringt einen Schwung in die Sache. Also ich sag, seit du Bürgermeister bist, geht's mit uns auch mit. Ja, ich hoffe, es vergisst das nicht. Bei den nächsten Wahlen. Ja, aber bestimmt nicht. Da kann ich drauf verlassen. Ja, aber was ich noch sagen will, Bürgermeister. Prost. Findest du das richtig, dass der Plattl Hans Allweil mit seinem Depp daherkommt? Jetzt fängt er schon wieder an. Was macht das jetzt für einen Eindruck auf die Gäste, wie der da herinsetzt? Boah, der alte und der Junge ist, stinkt wie die Gasbecken. Der Bub trinzt auf die weißen Tischdecken und speibt immer noch. Jetzt herrscht aber schon ein paar Mal. Da hat er nicht ganz umgelegt. Bis jetzt ist es ja noch nicht so tragisch gewesen, nicht? Weil wir wenig Fremde gehabt haben. Nicht? Und er tut ja niemandem was, der Bub. Ja, eben nachher, eben. Aber in Zukunft... Da hast du recht, nicht. Es macht kein gutes Bild. Das meine ich mir auch nicht. Was müssen denn die zwei überhaupt im Wirtshaus gehen? Nicht? Das Ballwürstel kann der Hans den Buben daheim angucken. Ja, schmeckt es. Ja, wenn man es recht bedenkt, dann gehört der Bub ja sowieso ins Narrenhaus. Ja. Ah, viel gescheiter. Ja, das ist genau das, was ich euch sage. Wer weiß, ob er nicht gemeingefährlich wird mit der Zeit. Das kann man nicht sagen. Schau dir, so komisch drein. Da läuft so ein Jakob über den Buckel, wie der einen anschaut. Geht's. Hast du vielleicht eine Angst vor dem Bierbel da? Nein, ich nicht. Aber man weiß ja nicht. Kann ja ein Haus anzünden oder sowas. Das weiß man nie. Sowas liest man allebei in der Zeitung. Vom Haus anzünden. Und die Fremden haben Angst. Die Frau da hinten, die hat mir es gerade gesagt. Ja. Welche Frau? Ja, das ist doch gar nicht wahr. Ja, sowieso. Da hinten, die Deutsche. Ach so? Das stimmt doch gar nicht. Sowieso hat man es ja selber gesagt. Nicht aus der Zeitschau bei Sachen. Wenn das so ist... Dann erledigt man die Sache lieber gleich. So, Mandl, jetzt gehen wir wieder. Packen wir zusammen. Ah, grüß dich, Hans. Ah, der Herr Bürgermeister, grüß dich. Ja, bleib ein bisschen sitzen. Ich muss was reden mit dir. Ach so, ja. Bitteschön. Setz dich wieder hin, Mandl. Es wird nicht lang dauern. Geht, Radl? Ja. Bring in Hans ein Glas Roten auf meine Rechnung. Und Mira. Gut, Chef. Oha, seit wann bist denn du so großzügig? Also Hans, was ich dir jetzt sag, das darfst du nicht persönlich auffassen. Ich hab nichts gegen die. Das ist fein. Ich hab auch nichts gegen die. Traudl, wo bleibt denn der Wein? Kim schon. So, bitteschön. Also Hans, Prost dann, nicht? So ist Leben. Prost, du auch. Ja, wir kennen uns ja schon lang, nicht, Hans? Ja, freilich. Ich kenn dich schon, da hast du noch in die Hosen geschickt. Ja, so kann man es auch sagen, nicht? Du weißt ja, dass ich immer etwas für die übrig gehabt habe, Hans, nicht? Ich hab dir da einen Posten als Wegmacher verschafft, nicht? Wie du deinen Hof mir noch auflassen müssen. Das stimmt ja, nicht? Ja, stimmt. Ja, und ich hab dir auch eine Wohnung zukommen lassen, wie der Eislauf brennt ist. Stimmt's? Stimmt. Allerdings war das ziemlich ein feuchtes Loch, das muss ich auch zugeben. Da wollte eh kein anderer rein. Es ist ja schon jahrelang leer gestanden, die Baracken, wo der Wind durch die Wände pfiffen hat. Meine Frau hat sie dort den Tod geholt. Das muss ich auch zugeben. Ja, ich weiß nicht. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Das mit der Lungen hat sie da schon vorher gehabt, oder? Ja, das schon, aber das Loch hat ihr den Rest gegeben. Aber es war ja nichts anderes da. Ich hätte ja gern was anderes verschafft, nicht wenn's gegangen war. Aha, ja, aber für die Lehrer, gell, und für die Schantinger, da habt ihr ein eigenes Haus gebaut. Da ist heute noch eine Wohnung leer. Und du bist kein Lehrer und bist kein Schantinger, Herrgott Hans. Ja, stimmt auch wieder. Außerdem kann ich ja nichts dafür, nicht, wenn du damals kein Geld erspart hast, damit du wieder was Neues aufbauen kannst. Ja, so viel war das nicht, gell, das war schön, wie schlecht das Geschäft zuletzt gegangen ist. Wer braucht heute noch einen Hufschmied bei uns? Und das bisschen der Sparte, das ist verbrennt mit dem Häusl. Es soll auf die Sparkassen geben. Damals haben wir keine Sparkasse gehabt. Aber in Nachbardom. Dafür waren wir das Geld zu wenig und der Weg zu weit. Ja, geh, Hans, mit dir kann man nicht reden. Du bist ein sturer Schädel. Ja, stimmt auch wieder. Was willst du denn? Da hast du ein schönes Zimmer gekriegt, nicht bei Müllinger Bauer. Und freie Kost. Das hat meiner Frau nichts mehr genutzt. Da war sie schon unter der Erde. Und was das schöne Zimmer anbelangt, so habe ich das auch nur gekriegt, weil ich die Pflege vom Buben übernommen habe. Und ich helfe ihnen ja hier und da wieder bei der Arbeit. Und außerdem war das schöne Zimmer eine Machtkammer oder der Waschkuchel, wo der alte Bauer seine Rechen geschnitzt hat. Das habe ich mir auch erst umbauen müssen und ein Wasser aufleiten und eine Lichtleitung legen. Ja, aber jedenfalls hast du jetzt freie Kost und Logis. Ja. Und die Renten bleibt da auch. Was willst du mehr? Ja, ich konnte auch nicht leben von der Renten. Das weißt du ja, dass ich die Jahre nicht beisammen habe. Mit der Renten? Da kaufe ich mir nicht einmal das Mehl für die Weinbrennsuppe. Ja, eben. Na, sei froh, dass du es gut erwischt hast. Nicht? Was willst du denn mehr? Ich will, dass ich es aufhört, so zu tun, als ob ihr mir eine Gnade weiset. Ihr tut es gerade so, als kriege ich einen Almosen von euch. Ich habe meinen Lebtag ehrlich geschuftet und gerackert. Ich habe nie um was bettelt und ich werde auch nie betteln, solange ich lebe. Lieber breche mir die Zungen. Lieber verhungere ich. Jetzt Hans, schau. Ja. Und die Mellinger, die Männer auch. Sie seien die besten Christenmenschen, ja. Weil sie mir den Buben zur Pflege gegeben haben und ich dafür freie Kosten los einkriege. Aber das stimmt ja gar nicht, Bürgermeister. Die Mellinger, die wollten nicht mir angefallen tun. Nein. Die wollten nur den Buben loshaben, ja. Weil er nicht lästig war. Weil er nicht viel Arbeit gemacht hat, ja. Weil sie mit Gewalt futtern haben müssen, weil er nachher gleich wieder alles geschrieben hat, ja. Moment, ich brauche einen Kellerschlüssel. Weil er die Freisen hat und in der Kirchenhäubel aus dem Betstuhl kugelt. Weil er ins Bett brunst hat, ja. Da hast du. Weil er sich einmal angetrenzt hat. Der Wein ist nämlich aus. Ja, weil er zu nichts nutz war. Weil er nicht einmal ein Holz gehackt hat oder ordentlich den Stall ausgemischt. Nennt's aber den Richting. Ja. Vor dem Traktor hat er sich gefürchtet. Vom Hund hat er sich gefürchtet, vor den Kühen, vom Vater, vor der Mutter, vor den Dienstboden, vor allen Menschen. Deswegen haben sie ihn mir gegeben und nicht, weil sie so christliche Menschen sein. Ja, und den alten Mann etwas Gutes tun wollten. Ja, was erzählst denn das mir? Erzähl das dem Möllinger. Es geht dir genauso an als Bürgermeister. Und noch etwas sage ich dir, das hätte nicht sein müssen, dass der Bub so geworden ist. Nein, das hätte nicht sein müssen. Der Bub hat ja zittert vor Angst, wie ich ihn zu mir genommen hab. Am ganzen Körper hat's ihn hergeschüttelt, wie ihn angefasst hab. Und gleich hat er wieder seine Krämpfe gekriegt. Vor lauter Angst. Und warum? Weil sie ihn von klein auf geschlagen haben. Jeder hat ihn gehaut. Hat er ins Bett brunst, hat ihn zuerst die Mutter mit dem nassen Leintuch hergefutzt und dann der Vater mit dem Leibriemen, ja. Weil sie gemeint haben, das nutzt was. Die saubläden Leute. Dabei hat er aber öfter ins Bett brunst, je mehr sie ihn gehaut haben. Und je mehr sie ihn gehaut haben, desto öfter hat er seine Anfälle gekriegt. Ich weiß es ja, wie es zugegangen ist. Wenn er umgefallen ist, haben sie ihn liegen lassen, wo er gelegen ist. Der wird schon wieder aufstehen, haben sie gesagt. Nutzt eh nichts. Wir können eh nichts machen. Herrgott, haben sie neben ihm gesagt, Herrgott, warum hast du uns denn so straffen müssen, dass du uns so ein Unglück schickst? War du gleich dort auf die Welt gekommen, war besser gewesen, haben sie gesagt, ja. Und wenn er was sagen wollte, dann haben sie ihm das Maul halten angeschaffen, weil er sich schon schwer getan hat mit dem Reden. Ja, da hat er halt noch überhaupt nichts mehr geredet. Alleweil stiller ist er geworden. Und allweil mehr Angst hat er gekriegt. Ja, manchmal hat er sich den ganzen Tag im Hai oben versteckt und ist erst am Abend wieder rausgekrochen, wenn es dunkel geworden ist. Und kein Mensch hat nach ihm gefragt. Kein Mensch. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Und wenn er mal nimmer auftaucht wäre, dann wäre ihnen das eh das Liebste gewesen. Kein Hahn hat nach ihm gekriegt, sage ich dir. Du, Hans. Ja, ja. Er hat ja keine Ahnung gehabt von der Welt. Er hat gemeint, die Welt hört hinterm Berg auf. Ich habe ihm erst alles sagen müssen und sagen, ja, wie es heißt. Ja, der hat ja nicht einmal gewusst, was ein Haselnuss ist oder was ein Butterblumen ist. Was ein Hase ist oder ein Fuchs. Sie haben ihn eh meistens im Haus eingesperrt, wie ein wildes Viech. Ja, nur zum Kirchgang, da haben sie ihn rausgelassen. Ja. Aber in die Schule haben sie ihn geschickt. Ja, freilich. Wie das mit der Schule gewesen ist, das weißt du ja. Mit 10 Jahren haben sie ihn in die erste Klasse gegeben. Nach 3 Tagen hat der Lehrer schon wieder heimgeschickt. Mit einem Zettel für die Eltern, dass der Bub unfähig ist, irgendwas zu lernen. Der Bub ist einfach zu dumm, hat er gesagt, der Lehrer. Der wird nie ein Wort lesen oder schreiben können. Dafür legt er seine Hand ins Feuer. Der Lehrer, ja. Aber jetzt werde ich einmal hingehen zu ihm, zum Lehrer. Dann werde ich ihn bei der Hand nehmen, werde mit ihm zum Ofen gehen und sagen, so, Herr Lehrer, jetzt legst du deine Hand ins Feuer, wie du versprochen hast. Der Bub kann nämlich jetzt lesen und schreiben. Und mehr als ein Wort. Ja, fast den halben Rhein-Michel-Kalender habe ich schon gelesen mit ihm. Das glaube ich nicht. Ja, das ist mir gleich, ob du das glaubst oder nicht. Es ist ja so. Jetzt habe ich den Buben 3 Jahre bei mir. Nach einem halben Jahr hat er schon das ganze Alphabet auswendig können. Ja, ja, der Bub ist nämlich gar nicht so blöd, wie es meint. Und essen tut er auch ordentlich, seit er bei mir ist. Ja. 13 Kilo hat er schon zugenommen, ja. Zuerst war er ja nur Haut und Knochen, der arme Hascher. Und ins Bett macht er auch nicht mehr. Und die Anfälle sind auch seltener geworden. So ist es, Bürgermeister. Ja, Hans, jetzt hast du mir deine Predigt gehalten und jetzt muss ich da was sagen. Ja, richtig, ja, du wolltest mir auch was sagen. Bitteschön. Also, wie gesagt, ich hab nichts gegen dich und den Buben. Aber ich möchte dich bitten, dass du nicht mehr in mein Lokal kommst mit ihm. Versteh mich richtig. Ah, ich verstehe dich ganz gut. Ja, ja, ich bin ja nicht schwerhörig. Versteh mich richtig, Hans. Ja, ja, ich verstehe dich richtig. Lokalverbot wegen befürchteter Fremdenverkehrsschädigung. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, es ist mir ja selber zu blöd, Hans. Aber die Gäste, verstehst du? Es kommen jetzt immer mehr Gäste durch den einen Lift, nicht? Und wenn denn du mit den Buben. Nein, es hat ja wirklich kein erfreulicher Anblick. Ach so. Nein, für die Gäste, meine ich. Braudel, zahlen! Nein, das geht auf meine Rechnung. Nein, ich zahle mir jetzt auch schon selber. Ja, wird man so weit langt schon noch. Tut mir leid, Hans. Nichts für ungut. Ist schon recht, Bürgermeister. Das ist der Fortschritt. Ja, da kann man nichts machen, gell? Und dem Fortschritt wollen wir nicht im Weg stehen. Was? Mandel? Es war ja gelacht. Traudel, zahlen. Ja, ich komme eh schon. Hörst dann, Pfitti, Hans, gell? Und wenn du mal was brauchst. Ich brauch nichts. Ich glaub, ich brauch nichts mehr. Ich wünsch dir halt alles Gute, gell? Bist du ein tüchtiger Bürgermeister? Ja, ja, sowas wie die braucht unser Dorf. Weißt du, einen, der das Geschäft versteht. Hörst dann, Pfitti. So? Möchtest du nichts mehr? Nein, wir mögen nichts mehr. 48 gemacht. Ja, 2 Schilling für dich. Dankeschön, Hans. So, der Mandel. Gehen wir. Vierte drauf. So. Da hast du deinen Mantel. Kappen aufsetzen, Mandel, gell? Es ist kalt draußen. Vierte, beinand. Vierte, Hans. Du Bierbel! Ich meine, du hast auch nur einen Kopf. Du müsst dir nicht in den Hals reinschneiden. Ja. Lass den Buben aus, sonst fang schon nicht. Aber Hans, geht echt nicht so gar. Ich tue ihm schon nichts. Dein lieben Bibel. Ja, das möchte ich dir auch nicht raten. Kim, Mandel. Du musst doch dauernd stehen. Darfst du ihm nicht besser sein, Hans? Da hat er selber einen klaren Dachschaden. Du sagst das nur einmal, gell? Ja, ja. So, da hat er den Glück da ins Friesen. Kim, Mandel. Piep, piep, piep. dat is aber lang aus, het. Lang aus. Dat is aber lang aus, het. Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Kommt er nicht bald? Kommt. Kommt er nicht bald, kommt er nicht, kommt er nicht bald, zurück, kommt er nicht bald, zurück, ha? Kommt er nicht bald zurück? Grüß dich, Tati. Grüß dich, Mandl. Schön spielst. Ja, man hört dich schon vom Weiten. Schön spielst. Schon? Ja, du hast ja eine richtige Begabung zum Flötenspielen. Und die Deppen da hinten halten die für einen Deppen. Schön spiele ich. Ja, schön spielst. Der Rucksack ist ja wieder gestopft. Ja, später einmal Kaffee da zugehen. Zugin? Ja, Ziehharmonika. Ja, kennst du das nicht? Kenn ich nicht. Ziehharmonika? Ja, Ziehharmonika. Weißt du, das ist ein Instrument, weißt du? Instrument? Ja, oh mein, der Stiefel da. Ja, ein Instrument. Ja, schau, dein Flöten ist ja auch ein Instrument, nicht? Ein Musikinstrument, ja. Und mit Musikinstrumenten macht man Musik. Musikinstrumente. Ja, aber jetzt machen wir uns einen guten Kakao, gell? Ach gut, Kakao. Ja, wir müssen ja deinen 17. Geburtstag feiern, nicht? Ja, und einen Toasten habe ich dir auch mitgebracht, einen Kugelhupf. Ein Kugelhupf, gut. Kugelhupf. Jetzt tun wir einen Kakao in die Milch rein, gell? Eine damit, so. Ein Löffelchen umrühren. Na, bleib nur sitzen, Mandl. Heut wär's bedient. Heut wär ich bedient? Ja, heut wär's bedient. Weil du das Geburtstagskind bist, weißt du? Ich bin das Geburtstagskind. Ja, freilich, das bist du. Tu dir nur einen Zucker rein, wenn er da zu wenig süß ist, gell? Das tut gut, der heiße Kakao. Boah, heute hat's wieder eine Kälte draußen. Der alte Möllinger, der hat bei so einem Wetter allweg gesagt, das ist ein Wetter für meine Knecht. Tun sie nichts, da frieren sie recht. Du, das war der Geizkragen, das sag ich dir. Der hat seine Dienstboten nicht einmal die Magermilch vergund, ja. Und in der Früh haben sie in Stockdunkel melken müssen, ja. Damit sie keinen Strom verbrauchen. So. Da hast du jetzt ja drum Kugelhupf. Lass dann schmecken. Gut sehen das. Gut? Gut schmecken. Sehr gut. Ja, das ist fein. Kugelhupf, Hupf. Ja, schau, und da habe ich dir noch einen Schokolade mitgebracht. Schokolade? Ach so, einen großen? Ja, tun aber nicht auf einmal aufessen, gell? Was, das war zu viel. Kalt dann lieber auf. Auf kalten Tui. Ja, da hat ich ja jetzt bald vergessen drauf. Ja, das ist ja noch nicht alles, Mandl. Ich hab noch eine große Überraschung für dich. Überraschung? Ja, Überraschung. Jetzt schalten wir einmal im Radio ein. Da kommt jetzt gleich das Wunschkonzert, weißt du? Und da musst du nachher gut zuhören. Wunschkonzert? Ja, Wunschkonzert. Na ja, das kennst du ja eh. Das haben wir ja schon öfter angehört, nicht? Da kommt jetzt was für dich. Ja, gleich fangst du an, Mandl. Ah, du hast schon ausgetrunken. Da kriegst du gleich noch was. So. Guter Kakao, guter Duschentatte. Ja, das freut mich, wenn es dir schmeckt. Ah, da schau her. Das Kalenderblattl haben wir auch noch nicht abgerissen. Haben wir vergessen. Ich lese ihn. Ja, ja, lese ihn mal. Vor Weihnachtszeit von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen von Theodor Storm. Sehr gut gelesen, bravo. Lichtlein sitzen. Ja, lass mir mal schauen. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Ja, stimmt. Lichtlein sitzen. Ja, steht da. Lichtlein. Na ja, also stimmen tut's ja grad nicht, gell? Da tun keine goldenen Lichtlein sitzen auf die Bäume. Da müssen wir erst eine anzünden. Lichter, verstehst? Aber das ist halt eine Dichtung, verstehst? Das ist von einem Dichter. Das ist von einem Dichter? Ja, von einem Dichter. Weißt du, das ist einer, der was Bücher schreibt. Ein Dichter heißt man das, gell? Und der sieht natürlich die Welt ganz anders wie mir, gell? Der sieht Lichtlein, wo gar keine sein, verstehst du mich? Keine Lichtlein? Nein, keine Lichtlein. Das hat er sich ja nur einbildet, der Dichter, gell? War aber schön, Lichtlein auf die Bäume. Ja, freilich war schön. Aha, das Wunschkonzert. Ja, zu Weihnachten kriegst du noch einen schönen Baum mit Kerzen drauf, gell? Siehst du es? Das Wunschkonzert von Studio Tirol. Aha, jetzt hat's angefangen. Mandel, jetzt musst du gut zuhören. Jetzt lass ich zu. Ja, gut hören, gell? Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Wunschkonzertfreunde, mit einem recht herzlichen Tiroler Grüßgott heiße ich Sie alle in unserer heutigen Grußsendung willkommen. Vor mir liegt schon die dick gefüllte Wunschpostmappe und ich freue mich, dass ich viele liebe Grüße und gute Wünsche in alle Richtungen weiterreichen darf. Erstes. Wir rufen jetzt in Wörgl, Anichstraße 22, Frau Clara Schipflinger. Liebe Frau Schipflinger, zu deinem 89. Geburtstag wünschen dir das Allerbeste dein Franzl, deine vier Kinder Anton, Georg, Rupert und Renate, sowie die 9 Enkelkinder und die 7 Urenkel. Dann geht es weiter nach Kitzbühel, wo Herr Robert Aufschneider gesund und munter seinen 94. Geburtstag feiert. Nur das Sehvermögen hat halt ein wenig nachgelassen. Zu seinem Wiegenfeste wünschen ihm alles Gute und dass er noch lange in ihrer Mitte bleiben möge, seine 8 Kinder, seine 12 Enkel und die 10 Urenkel. Hesches. Und wir bringen nun den Kitzbühler Standschützenmarsch. Aha, also da war ich noch nicht dabei. Dann tun wir derweil abbrennen, nicht? Na, bleib du nur sitzen, das machst du nie. Heute wirst du bedient, gell? Heute haben sie mich geschimpft. So, geschimpft? Geschimpft haben sie mich. Ja, wer denn? Wann? Heute Vormittag geschimpft. Ja, wer denn? Da unten wollten mich herfotzen, bin ich umgelaufen. Ja, wer denn, Mandel? Hm? Mit der nächsten Grußbotschaft gelangen wir nach Lauterach in das dortige Altersheim Jungfrau Amalia. Es geht wieder los. Liebe Mutter, ja, erzähl mir zu deinem 75. Wiegenfeste wünschen dir das Allerbeste deine Kinder Michael und Meudl samt Enkeln sowie auch die Nichten Hanni und Ottilie. Aha, noch nicht, siehst du es? Und weiter geht es nun nach Reithausen zu Herrn Sebastian Möllinger. Das bist du. Lieber Wastl, das Allerbeste zu deinem 17. Geburtstag und alles, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg wünscht dir dein Dati Plattelhans. Und wir bringen nun das Lied La Montanara. La Montanara, si sente. Herrscht es? Amor, amor, amor. hörst es. Das ist jetzt für dich. Für mich. Für mich. Schön, was? Gefällt dir das? Schön. Ganz schön. Das war italienisch. Verstehst? Ein italienisches Lied. Schön, gell? Schön. Die haben meinen Namen gesagt. Sebastian Möllinger. Das bin ich. Ja, das bist du. Ja, da habe ich nach Innsbruck geschrieben. Innsbruck? Zum Radio, ja, damit sie die bringen. Nach Innsbruck? Ja, dort werden ja die Sendungen gemacht. Beim Radio Tirol. Viel kostet? Nein, nicht so viel. War nicht so teuer. Ja, wer ist denn das? Ja, wer kommt denn da? Ja? Herein? Ja, grüß dich, Lois. Ja, was führt denn die zu mir? Grüß dich, Hans. Du, ich muss da dringend was sagen. Ach so? Ja, nachher setz dich nieder. Ja, ziehst du nicht deinen Mantel aus? Nein, ich muss eh gleich wieder weg. Magst du ein Schnäpsel? Ja, das nicht schaden, ah, ja. Nachher haben wir auch. So, Prost. Prost, Hans. Was ist nachher, hä? Was hast du denn so Dringendes? Dein Buben möchten sie da wegnehmen. Mein Buben wegnehmen? Ja, wer? Wer? Der Bürgermeister, der Pfarrer, der Doktor, die Schöne Marie, alle. Ja, wieso denn? Ja, weißt denn nicht, was heute Vormittag passiert ist? Passiert? Ja, was soll denn passiert sein? Ja, hat er dann nichts erzählt, der Bub? Nein, hat er mir nicht. Haben sie mich geschumpfen? Ah ja, vorher, da wollte man was erzählen, aber da haben wir gerade Wunschkonzert gelost, weißt? Wollten sie mich herfotzen? Ja, warum denn und wer denn? Hab ich nur reingeschaut. Ja, wo denn, Mandl? Weil das so komisch ausgeschaut hat. Ja, wer denn? Wo denn? Komisch ausgeschaut. Okay, Lois, sag du, was los war. Ja, es ist ganz einfach. Die kleine Grabner Zilli hat er abgegriffen. Sie sagen sogar, er wollte sie vergewaltigen. Mei, Buh? Vergewaltigen? Ja, ich glaube, sie war auch nicht recht. Jedenfalls hat die Zilli heute Vormittag im Waschheisel neben dem Gradnerhof gebadet. Auf einmal hört ihre Mutter, wie sie schreit und rährt, da geht sie vors Haus und sieht, wie die Zilli pudelnackert aus dem Waschhaus ausrennt. Und hinter ihr in der Tür ist der Waschl, ist der Bub gestanden, in offenen Hosentierl. Was? Die Mutter von der Zilli hat das Dirndl ins Haus rein und hat gefragt, was passiert ist. Und das Dirndl hat gesagt, der Waschl hat sie abgegriffen und hat sein Dings rausgeholt. Und ja, wie das Dirndl das erzählt, kommt auf einmal seelenruhig dein Bub oder dir rein und fragt, warum das Dirndl so rät. Hat die Grabnerin zum Schreien angefangen und wollte deinen Bub herdrischacken. Er ist hier aber rausgekommen und ist davon gerannt. Wie der Grabner heimgekommen ist und gehört hat, was passiert ist, wollte er gleich die Hack nehmen und da rauf. Aber die Mutter hat gesagt, er soll gescheiter zum Bürgermeister gehen und zur Gendarmerie. Ja, Herr im Himmel, Mandl. Ja, was hast du denn da gemacht? Ja, wie ist dir denn sowas eingefallen, um Gottes Willen? weil die so komisch ausgeschaut hat. Zwischen die Fürsten. Die hat da nichts gehabt. Hab ich halt nachgeschaut. Zuerst hat sie eh nicht gehört. Zuerst hat sie mich schauen lassen. Nachher hab ich halt gesagt, was ich hab, nicht? Nachher ist sie vorgelaufen. Weiß nicht warum. Hab ich nichts gemacht. Nur geschaut, wie das ist. Aber das tut man doch nicht, Mandl. Das tut man doch nicht. Tut man nicht? Nein, das darf man nicht machen. Nicht machen? Warum nicht? Weil das eine Sünde ist. Das ist eine Sünde. Sünde? Ja, eine Sünde. Das ist verboten. Was ist Sünde? Der Bub weiß nicht, was eine Sünde ist. Das ist gut. Schau, eine Sünde ist etwas, was man einfach nicht tun darf, Mandl. Und wenn man es tut, nachher kommt man in die Hölle. Die Hölle? Ja, in die Hölle. Und zuerst ins Gefängnis. Gefängnis? Der weiß auch nicht, was ein Gefängnis ist. Hölle, weiß ich, hat der Pfarrer gesagt in der Kirche. Feier in der Hölle. Ziemlich heiß. Sünd hat er auch gesagt. Hab ich aber nicht gewusst, was das ist. Schauen ist ein Sünd, Tati, oder wer? Ja, Mandl, das ist ein Sünd, was du da gemacht hast. Ach so, hab ich nicht gewusst. Jetzt weiß es. Ja, jetzt ist es spät. Mein Gott, ist das furchtbar. Komm ich in die Hölle? Nein, Mandl, das glaube ich nicht. Aber ins Gefängnis kannst du kommen. Ja, der Herrgott, der wird deine Unwissenheit schon verzeihen, aber die Menschen, die verzeihen sowas nicht. Gefängnis? Nein, ins Gefängnis kommt man nicht, aber ins Narrenhaus. Narrenhaus? Wer sagt das? Der Bürgermeister sagt das. Alle sagen sie das. Die Leute unten im Dorf verlangen, dass der Bub wegkommt. Der Bub wegkommt? Ja, sie haben Angst, dass er gemeingefährlich wird, der Bub. Ein Sexualverbrecher. Ja, aber geht jetzt. Das ist doch ein Blödsinn. Mein Bub, ein Sexualverbrecher? Ja. Die spinnen ja. Meine Schuld ist es. Nur meine Schuld. Wieso deine Schuld? Ja, weil ich ihn hätte aufklären sollen, den Buben. Er hatte bis heute den Unterschied zwischen Mandl und Teufel nicht kennt. Ja, da war halt neugierig, wie er das nachher die Dirndl gesehen hat. Mein Gott, bin ich ein Depp. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben mit dem Buben, aber auf das habe ich nicht aufgedacht. Das ist ja nicht deine Schuld, das ist die Schuld von seinen Eltern. Aber ich hätte daran denken müssen. Ja, du, die werden dich mir den Buben nicht wegnehmen. Das ist beschlossene Sache. Deswegen bin ich ja so schnell zu dir gerannt. Was? Ich komme gerade aus dem Wirtshaus. Dort waren sie alle versammelt. Die Grabner mit der kleinen Zilli, die Schantinger, der Doktor, der Pfarrer, der Bürgermeister, ein Haufen Leute. Und da haben sie beschlossen, dass sie deinen Buben ins Narrenhaus einliefern lassen. Sie müssen jeden Moment kommen. Und holen mein Buben? Ja. Das lasse ich nicht zu. Da kannst du ja nichts dagegen machen. Der Doktor hat gesagt, das ist sowieso ungesetzlich, dass ein alter, alleinstehender Mann ein Kind aufzieht. Ein Kind gehört in eine Familie oder zu einer Frau, hat er gesagt. Aber wenn ihm seine Familie nicht will, die haben ihn ja abgeschoben zu mir. Tja, siehst du schon. Nein. Nein, das lasse ich nicht zu, dass der ins Narrenhaus kommt. Was ist das, Narrenhaus? Du erzähl ihm lieber nichts davon. Ja, die wollen es von mir wegnehmen, Mandl. Wegnehmen? Ja, wegnehmen. Aber ich bleib bei dir. Ja, freilich bleibst bei mir. Ich geh nicht weg. Nein, du bleibst da. Ich spiel dir alleweil auf der Flöten vor. Ja, das ist fein. Ja. Ich werde wieder gehen, Hans. Gesagt habe das, nicht? Nutzen tut's eh nix. Ich wollte nur, dass du weißt, was los ist. Ich danke dir recht sakrisch, Lois. Ich werde das nie vergessen. Na, was denn? Mir wäre auch lieber, ich könnte irgendwer helfen. Ist schon gut, Lois. Ich danke dir. Vierte. Vierte, Hans. Du und nimm's nicht schwer. Vierte, Wastel. Vierte? Aber ich bleib da. Ja, freilich. Freilich bleibst du da. Mein Gott, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Jetzt spiele ich dir was auf der Flöte vor, Tati. Hä? Ja. Ja, Mandl, tu das. Ja, Was ist denn, Tati? Was heißt denn? Ich bleib eh da. Mein Gott, Bub. Warum können uns die nicht in Ruhe lassen? Wir tun ja niemandem was. Das war doch nicht so schlimm, was du da gemacht hast. Bin ich besser gewesen, Tati. Wenn's du willst, kannst du mir hauen. Nein, ich hau dich nicht, Mandel. Dumm bist gewesen, ja, aber nicht besser. Und ich auch. Ich gehöre gehaut. Bin halt dumm, sagen sie alle, weil die Leute. So hab ich das nicht gemeint, Mandel. Ich tu es eh nicht mehr, Tati. Ja, ich weiß, Mandel. Aber das nützt uns jetzt nichts mehr. Muss ich weg? Ja, es schaut ja so aus. Nicht drehen. Nicht drehen, Tati. Nicht drehen. Tati, nicht drehen. Tati, nicht drehen. Tati, nicht drehen. Tati. Herein. Grüß dich, Hans. Schorsch. Na, du darfst mir nicht böse sein, Hans. Aber das, was ich jetzt mache, das muss ich als Gendarmeriebeamter machen. Ja. Ich tue es nicht gern. Glaub mir's. Ja. Ja, ich hab da einen Einlieferungsbefehl für deinen Buben. Was? Einlieferungsbefehl? Wohin? Naja, für die Nervenheilanstalt. Der Krankenwagen steht schon unten. Ich will nicht weg. Du weißt, was das für mich bedeutet, Josh. Der Bub ist mir ans Herz gewachsen. Ja, ich weiß, Hans, aber ich kann auch nichts machen. Nicht? Befehl ist Befehl. Ja, kann ich nicht nur mal mit dem Bürgermeister reden und mit dem Grabnerbauern? Vielleicht haben sie eine Einsicht. Es ist ja praktisch eh nichts passiert. Ja, aber das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Alle sind dagegen, dass der Bub da bleibt. Alle? Ja, seine Eltern sind auch damit einverstanden, dass er in die Anstalt kommt, nicht? Jetzt geh, Hans. Na, gib mir. Na, schau, mach doch keine Geschichten. Ich bitte, Hans. Was seid ihr für ein Saubagage, für ein Unmenschliche? Aber Hans, das ist doch nicht für immer. Mei, er muss halt eine Zeit dort bleiben und dann lassen sie ihn eh wieder raus. Ja, wenn sie feststellen, dass er wirklich harmlos ist. Na, im neuen Haus wird er mir erst recht narrisch. Nein, der Bub bleibt da. Ich bleib da, ich geh nicht weg. Schaut, es nutzt doch nichts, Hansi. Ich muss ihn mitnehmen. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Na, da unten beim Auto, da stehen zwei Wärter. Sei doch gescheit, Hans. Schaut, du kannst ihn nicht besuchen in Hall oben. Ja, da kriegst du ihn eh wieder zurück, wie nach kurzer Zeit, nicht? Mandel, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich geh nicht weg, Tati. Ich bleib bei dir. Mandel, ich muss dich hergeben. Es nutzt ja nichts. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht den Schorsch da schlagen. Beim besten Willen nicht. Ich geh nicht weg, Tati. Ich geh nicht weg. Mandel, ich bitte, schau, ich bitte. Gib da nach. Ich versprich dir, ich hol dich bald zurück. Na, bestimmt. Nein, ich geh nicht weg. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Also gut, Schorsch. Ja? Nimm ihn mit. Aber schnell, gell, bevor ich mir's anders überlege. Nein, nicht, Tati. Bitte nicht, Tati. Schau, das nutzt nichts, Mandel. Wenn du an mich klammerst, das nutzt nichts. Ich muss dich ja hergeben. Ja, Himmel, Herrgott, Schorsch, so tu da was. Nicht, Tati. Ja, Herrschaft, seid ihr, kommt's halt auf und jetzt. Na, helft's mir doch! Ich will nicht weg! Heim ist ja schon da am Backmann. Du hast die Zwangsjacken her, Erwin. Nein! Hey, der schlagt dich aus, als wäre Jungs raus. Nein, nicht! Tati, hilf mir! Hilf mir! Mandel, gib nach! Ich bitte, Mandel, gib nach! Tati, hilf mir! Tati! Mandel! Mein Gott, jetzt hat er einen Anfall gekriegt. Mandel. Ah, das geht schon wieder vorbei. Mandel. Wir haben eh eine Spritzen unten im Wagen. Ja, na Backmann, nimm die Fies, Erwin. Ich bin oben. Also. Bleib da, Hans. Es ist besser so. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Mei, Bub. Jetzt haben sie mir ihn weggenommen. Mein Buben. Jetzt bin ich wieder allein. Die Fläten. Die Fläten. Mandel, deine Fläten hast du vergessen. Hört mich nimmer. Ist schon weg. Hört mich nimmer. Von Studio Tirol hörten Sie »Kein Platz für Idioten«, ein Hörspiel von Felix Mitterer. Die Personen und ihre Darsteller waren der Alte Albert Peicher, der Junge Felix Mitterer, der Bürgermeister Helmut Heidacher, die Kellnerin Margit Hartmann, erster Gast Ernst Grieser, zweiter Gast Franz Paul Mattes, dritter Gast Karl Holze, vierter Gast Josef Pittel, fünfter Gast Gottfried G. Dahlen, die Frau des fünften Gastes Gerti Ratner, Radiosprecherin Margit Humer-Sebe, Gendarm Toni Bichler, erster Wärter Kurt Blas, zweiter Wärter Walter Fleischmann. Tonmeister war Herbert Mayer. Regie Franz Hölbing. Zu Felix Mitterers 75. Geburtstag am 6. Februar brachten wir sein erstes Hörspiel aus dem Jahr 1976. Am Montag, den 6., können Sie in den Radiogeschichten einen Ausschnitt aus Mitterers neuem Erzählband »An den Rand des Dorfes« hören. Die Geschichte, wie der Seppei sich in die heilige Jungfrau Maria verliebt hat. Gelesen von Gregor Bloeb. Jetzt im Ö1-Hörspiel Musik eines anderen Tirolers. Werner Pirchners Streichquartett für Bläserquintett. Pirchner Werkverzeichnis 15. Variationen über ein Tiroler Sklavenlied. Streichquartett für Bläserquintett. Variationen über ein Tiroler Sklavenlied von Werner Pirchner. Das war das Ö1 Hörspiel am 4. Februar. Unser Monatsprogramm schicken wir Ihnen samt Begleitinformationen als Newsletter zu, wenn Sie ihn denn abonnieren. Sie finden die Möglichkeit dazu im Internet. Man suche nach der Ö1 Hörspielpost. Philipp Scheiner dankt für Ihre Aufmerksamkeit.